ça m'étonne un peu d'entendre que vous vous dites encore vous. Ich bin erstaunt, dass Sie sich immer noch sitzen. Ich habe nicht damit angefangen. Simone de Beauvoir hat mich gesiezt. Und ich bin ihr darin gefolgt. Also mir fiel es immer schon schwer, Menschen zu duzen. Ich weiß nicht warum. Immerhin duzte ich meine Eltern. Aber ich siezte meine beste Jugendfreundin. Ich sieze bis heute meine beste Freundin Sylvie. Ich sieze alle, bis auf ein, zwei Personen, die mir das Du aufgedrängt haben. Und ich sieze Sartre. Amour, j'entends une foule crier Amour, en perdre la voix. Amour, cela ne fait qu'un cri. Tous les vivants font un vivant. Die Liebe ist eine Baustelle. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Von Walter von Rossum. Vous avez déclaré une fois que vous préfériez en général la compagnie des femmes à celle des hommes. Pourquoi? D'abord, il y a le problème de la le physique. Il y a des femmes qui sont laides, bien sûr. Et moi, j'aime mieux des femmes jolies. Ensuite, il y a le fait qu'elles sont opprimées. De cette façon, elles ne parlent pas boutique. Elles ont rarement à vous parler boutique. Elle vous parle sur un plan où la sensibilité est plus développée. Nous sommes étonnés de ce qui nous arrive. On ne peut croire encore. Et alors, parmi les sorbonnards, on parlait d'eux en disant que c'était des hommes terribles, qui manquaient de sympathie à l'égard des choses, qui manquaient d'âme. Et en particulier, le plus terrible, c'était Sartre, disait-on, parce qu'on le considérait comme un coureur, un ivrogne et un très méchant homme. Et on le regardait avec une espèce de terreur. Que nos cœurs vagabonds, errants de rive en rive, se sont choisis un port. Man sah sie stets zusammen, Maheu, Nisan und Sartre. Sie gingen nur selten zur Vorlesung an der Sorbonne. Und sie waren als schreckliche Typen verschrien, die keine Sympathie für die Dinge und keine Seele hätten. Man redete nicht mit ihnen und keiner von den dreien geruhte, das Wort an jemanden zu richten. Und der schrecklichste von ihnen schien Sartre zu sein. Er galt als Schürzenjäger, als Säufer und als schlechter Mensch. Man sah ihn mit einer Art Entsetzen. Simone de Beauvoir hat mich schon aus der Ferne gereizt. Ich habe mich sogar bemüht, sie kennenzulernen. Mein erster Versuch bestand darin, sie während einer Vorlesung mit einer Zeichnung zu beehren. Das war Leibniz in der Badewanne umgeben von Monaden. Denn irgendwo hatte ich gehört, sie sei Spezialistin für das Werk von Leibniz. Ich habe zuerst Maheu kennengelernt in der Nationalbibliothek und durch ihn dann Sartre, über den er voller Bewunderung sprach. Er sagte, Sartre hört nie auf zu denken. Er denkt die ganze Zeit, ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Das hat mich natürlich ziemlich gereizt. Sie war ein sehr hübsches Mädchen mit hinreißenden Augen, einer entzückenden kleinen Nase und selbst ihre Stimme, die immer noch die gleiche ist. Ziemlich eigenartig und ein bisschen brüchig, eher rau. Diese Stimme machte sie noch anziehender. Aber sie war sich ihrer Reize selber nie bewusst. Sie war sehr ernsthaft, sehr intellektuell. Ja, nach außen. In Wahrheit hatte ich genug davon, reiner Geist zu sein. Nicht, dass das Begehren mich quälte wie kurz vor meiner Pubertät. Aber ich ahnte, dass die Gewalt des Fleisches, seine Rohheit, mich aus dieser ätherischen Fadheit, in die ich mich verflüchtigt hatte, retten würde. Ich habe versucht, mich mit ihr zu verabreden, aber sie war ja mit meinem Freund Maheu zusammen. Von Maheu stammt übrigens auch der Name Castor, denn Beauvoir auf Englisch gelesen ergibt Biber, also Biber. Und Biber heißt auf Französisch Castor. Allerdings waren Maheu und Castor eigentlich nicht richtig zusammen. Sie hatten so eine freischwebende Seelenbeziehung. Und Castor hatte damals noch so ihre Prinzipien. Deshalb habe ich sie erst im Sommer 1929 wirklich kennengelernt. Als Maheu bei der schriftlichen Prüfung für die Aggregation durchgefallen ist. Das stimmt, und er ist völlig frustriert nach Hause in die Provinz gefahren und hat sich kaum mehr blicken lassen. Da kam Sartre und sagte, von jetzt an nehme ich mich ihrer an. Paul Nisan und er haben mich dann aufgefordert, in die Cité Universitaire zu kommen, wo Sartre damals wohnte, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Ehrlich gesagt war Sartre der hässlichste und der am schlechtesten gekleidete. Er war immer damit beschäftigt, der einen oder anderen Philosophin den Hof zu machen. Als ich ihn dann aber kennenlernte, war alles ganz anders. Sobald ich seine Bude in der Cité Universitaire betrat, sah ich jemanden, der außerordentlich nett zu jedem war, sehr großzügig, der einem stundenlang etwas erklären konnte und der sehr amüsant und komisch war und dabei einen Haufen Lieder von Offenbach und anderen sang. Wir sprachen vor allem über ein Thema, das mir besonders... Während die anderen vereinnahmten sie mich. Im Gegensatz... Je mehr ich Castor kennenlernte, umso faszinierter war ich von ihr. Sie müssen wissen, als wir damals die Abschlussprüfung an der École Normale machten, war Simone de Beauvoir erst die 8. Frau, die die Tortur überstanden hatte. Dabei war sie aber erst 21 Jahre alt und ich glaube, sie ist bis heute die jüngste Frau, die das geschafft hat. Und dabei hatte sie als Frau auch keineswegs die elitäre Ausbildung gehabt, die man den Männern angedeihen ließ. Aber was mich endgültig umgehauen hat, war, dass sie nach alledem keine Lust auf eine bürgerliche Karriere hatte. Das Tolle war, dass wir beide keine Lust auf den Ernst des Lebens hatten und dass uns die Geistes gründlich angeödet. Wir wollten das Gleiche, auch wenn wir noch nicht genau wussten, was, aber wir wussten, dass wir es zusammen schaffen könnten. Er gefiel mir immer besser. Und das Angenehme dabei war, durch ihn gefiel ich mir selbst. Sartre entsprach exakt meinen Träumen. Mit ihm würde ich immer alles teilen können. Als ich ihn Anfang August verließ, um ins Limousin zu meinen Großeltern zu reisen, wusste ich, dass er niemals mehr aus meinem Leben verschwinden würde. Ich hatte ungeheures Vertrauen in unsere Beziehung. Aber ich war gerade der Aufsicht einer fundamentalistischen katholischen Kindheit entflohen. Bis zum Alter von 18 Jahren habe ich noch geglaubt, dass Kinder aus Kohlköpfen kämen. Und da war es natürlich eine ziemliche Herausforderung, als Sartre mich mit seinen Vorstellungen von Polygamie konfrontierte. Es war natürlich nicht echte Polygamie. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, bei uns beiden handelt es sich um eine notwendige Liebe. Es ist unerlässlich, dass wir auch die Zufallsliebe kennenlernen. Und ich konnte das verstehen. Auch wenn mir nicht klar war, wie das konkret aussehen würde. Ich war vollkommen optimistisch, dass unser Bund so lange dauern würde wie wir selbst. Er bot jedoch keinen Ersatz für den flüchtigen Reichtum der Begegnung mit anderen Wesen. Warum also sollten wir freiwillig auf die Skala der Überraschungen, der Enttäuschungen, der Sehnsüchte, der Freuden verzichten, die sich uns anboten? Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privilegiert, keine unmöglich sei. Wir hatten vor, uns der Neuartigkeit unserer Existenz hinzugeben und deshalb schlossen wir einen Pakt. Weder würden wir einander je belügen, noch etwas anderes verbergen. Il y a eu un moment où il était vaguement question de nous marier. C'est lorsque j'ai dû, après deux ans que nous avons passé à Paris, ça faisant ce service, puis au Havre, enfin, avec beaucoup de sociétés pour se voir, j'ai dû partir à Marseille pour prendre un poste. Alors là, ça faisait une vraie séparation, et Sartre, très gentiment, m'a proposé qu'on se marie, parce que comme ça, nous aurions eu un poste double. Mais personnellement, je n'avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il en avait encore beaucoup moins envie. Dass wir ein gemeinsames Leben zu führen begannen, geschah ganz natürlich. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verstanden, wir haben uns in Paris wieder getroffen, wir hatten beschlossen, miteinander zu leben. Doch es hat niemals zur Debatte gestanden, das in Form einer Ehe zu tun. Doch, das hat einmal zur Debatte gestanden, als ich nach Tokio wollte. Nein, das war etwas später, nämlich als ich nach unseren ersten beiden gemeinsamen Jahren in Paris, wo wir uns ohne Schwierigkeiten jederzeit sehen konnten, nach Marseille musste, weil ich dort ein Lehramt antreten sollte. Das bedeutet nun wirklich eine echte Trennung. Und Sartre hat mir sehr nett vorgeschlagen, dass wir ja heiraten könnten, denn dann wären wir gemeinsam versetzt worden. Aber ich hatte nicht gerade große Lust dazu und vor allem wusste ich, dass er erst recht keine Lust dazu hatte. Denn Lehrer zu sein und einen Rektor zu haben, passte ihm schon nicht. Und dann noch ein verheirateter Mann zu sein, das hätte ihm ganz und gar nicht gepasst. Und da Kinder nicht in Frage kamen, für mich jedenfalls nicht, obwohl ich vielleicht mit 18 oder 19 daran gedacht hatte, als ich noch eine bürgerliche Ehe ins Auge fasste. Ich habe Kinder nicht von vornherein abgelehnt. Aber bei dem Leben, das ich führen wollte, wo ich einerseits meinen Lebensunterhalt verdienen musste und andererseits schreiben wollte, war kein Platz für Kinder. Das größte Problem waren unsere Bücher. Wir waren uns ja völlig sicher, etwas zu sagen zu haben. Doch es dauerte dann ziemlich lange, bis wir unsere ersten gedruckten Seiten in Händen hielten. Wir haben uns nicht nur intensiv über unsere Texte auseinandergesetzt, ja, wir haben uns sogar darüber gestritten, aber vor allem haben wir uns gegenseitig herausgefordert. Man kann das gar nicht hoch genug veranschlagen. Ich hatte richtige Schwierigkeiten, mich vom glücklichen Gleiten der unmittelbaren Gegenwart loszureißen. Und ich habe tatsächlich erst dann ernsthaft mit dem Schreiben begonnen, als ich mich durch unsere Beziehung mit Olga bis ins Mark bedroht gefühlt habe. Nach einer Weile hatten wir unsere exakten Gewissensprüfungen als Intellektuelle satt, dieses tugendhafte und geordnete Leben, das wir führten und das wir damals das Konstruierte nannten. Denn wir hatten unsere Beziehungen auf der Grundlage totaler Aufrichtigkeit konstruiert, einer vollständigen und gegenseitigen Hingabe. Und wir opferten unsere Stimmungen und alles, was noch an Wirrnis in uns sein mochte, dieser permanenten und gesteuerten Liebe, die wir konstruiert hatten. Aber jenseits dieses durchsichtigen Lebens sehnten wir uns nach Unordnung, einer wilden und im Augenblick gebieterischen Zwanglosigkeit, nach einer Art Dunkelheit, die gegen unseren klaren Rationalismus abstach, einer Art, in uns selbst versunken zu sein und zu fühlen, ohne zu wissen, dass wir fühlten. Wir brauchten Maßloses, da wir zu lange maßvoll gewesen waren. Déjà qui est moi, oui mais pas tout de suite. Ich liebe sie so sehr, mein zarter Kleiner, heftiger denn je. Und ich werde sie wiedersehen. Ich bin ganz gerührt von Ihnen. Ich liebe Sie. Ich habe nie so stark gespürt, dass unser Leben keinen Sinn mehr hat außerhalb unserer Liebe. Und dass nichts etwas daran ändert, weder die Trennungen noch die Verliebtheit. Ich liebe Sie und umarme Sie leidenschaftlich. Paris, 14. Juli 1938. Hôtel de la Gare, Albertville, Savoie. Mittwoch, mon amour, ich habe nicht viel Zeit, Ihnen alles Liebe zu schreiben, das ich über Sie denke. Liebes kleines Geschöpf. Doch Sie sollten wissen, dass ich Sie sehr liebe. Brief schreiben, ich möchte gerne einen Brief von Ihnen bekommen, aber heute Morgen ist nichts da von Ihnen. Folgendes. Deshalb erzähle ich Ihnen rasch die Fortsetzung meiner Geschichte von dass gestern. Ich Sie ganz stark liebe. Ich bin so gerührt, wenn ich daran denke, wie Sie Samstag aus dem Zug steigen werden, mit Ihrem Koffer in der Hand und meiner roten Hutschachtel. Und ich sehe uns genau, wie wir auf unseren Liegestühlen sitzen, einem schönen blauen Meer gegenüber und endlos plaudernd. Das war so. Und ich bin Martin richtig hat also froh. Geschmollt und ich habe geschimpft. Wir waren im Falstaff und ich habe sie angeschnauzt. Darauf sank sie mir wie ein geknickter Baum in die Arme und forderte mich auf, sie mit zu mir zu nehmen, was ich getan habe. Sie hat da die Nacht verbracht. Wir haben uns ohne ein Wort befummelt, was den Bericht von dieser Nacht leichter macht. Ich habe alles getan, zweitens, außer mit ihr geschlafen. Etwas äußerst Angenehmes ist mir passiert, das ich mir bei der Abreise nicht hätte träumen lassen. Ich habe nämlich mit dem kleinen Bost geschlafen. Natürlich war ich es, die den Vorschlag machte. Die Lust dazu war uns beiden gekommen. Wir hatten tagsüber ernste Gespräche und die Abende waren unerträglich. Sie ist übrigens charmant im Bett. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer dunkelhaarigen oder eher schwarzen schlafe. Sie ist provenzalisch wie der Teufel, voller Düfte und komisch behaart mit einem kleinen Pelz im Kreuz und einem ganz weißen Körper, viel weißer als meiner. Am Anfang haben mich die ein bisschen heftige Sinnlichkeit und diese Beine, die pieken wie ein schlecht rasiertes Männerkinn, ein bisschen überrascht, fast geekelt. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es im Gegenteil ziemlich Eines stark. Eines Abends in einer Hütte in Tignes, als es regnete, lagen wir 10 Zentimeter voneinander auf dem Bauch, beobachteten uns eine Stunde lang und zögerten unter verschiedenen Vorwänden den Moment des Schlafens hinaus. Er schwatzte unentwegt und ich suchte vergeblich in meinem Kopf den geeigneten lässigen Satz, den ich nicht zustande brachte. Schließlich habe ich dämlich gelacht und ihn dabei angesehen und er hat mich gefragt, Regen bitte? Wieso lachen Sie? Ich fragte mich, was für Augen Sie wohl machen würden, wenn ich Ihnen vorschlagen würde, mit mir zu schlafen. Ich dachte, Sie würden denken, ich hätte Lust, Sie zu küssen, ohne es zu warten. Dann haben wir noch eine Viertelstunde lang rumgedruckst, bevor er sich entschloss, mich zu küssen. Ja, ich wurde immer der kleine Bost genannt, wegen meines großen Bruders Pierre, der übrigens Lektor bei Gallimard war. Mit vollem Namen heiße ich Jacques-Laurent Bost. Und Sartre war in Le Havre mein Philosophielehrer. Sie hat tropfenförmige Arschbacken, fest, aber unten schwerer, breiter als oben. Sehr schöne Beine. Ein muskulöser und absolut flacher Bauch. Keine Spur von Busen. Und insgesamt ein geschmeidiger, reizender Körper. Eine Zunge wie ein Mirliton, das sich endlos entrollt und einem die Mandeln streichelt. Er war unendlich erstaunt, als ich ihm sagte, ich hätte immer schon zärtliche Gefühle für ihn gehabt. Und schließlich hat er mir gestern Abend gesagt, er liebe mich seit langem. Ich hänge sehr an ihm. Wir verbringen idyllische Tage und leidenschaftliche Nächte. Aber fürchten Sie nicht, dass ich Samstag trübsinnig bin und verwirrt oder mich nicht wohl in meiner Haut fühle. Es kommt mir wie eine kostbare und starke, aber auch unbeschwerte und leichte Sache vor, die einen Platz in meinem Leben hat. Nur die glückliche Entfaltung einer Beziehung, die mir immer sehr angenehm war. Es kommt mir seltsam vor, dass ich ab morgen 2 Tage mit Bianca Bienenfeld verbringen werde. Sie müssen wissen, mein reizender Castor, dass ich es mitten in diesen Stürmen schaffe, ganz mit Ihnen vereint zu bleiben. Ich werde Samstag auf dem Bahnsteig sein. Ich küsse Sie zärtlich, ich habe Lust, mein reizender lange kleiner mit Ihnen Castor. Allein zu verbringen. Und morgen werde ich Ihnen ausführlich schreiben. Ihr Castor. Ich liebe Sie. Castor habe ich natürlich erst durch Sartre kennengelernt. Warten Sie, das war 1931 in Le Havre. Da war ich noch auf dem Gymnasium. Und natürlich kann ich mich gut an Sartre als Lehrer erinnern. Zunächst einmal hatte man absolut nicht den Eindruck, dass Sartre keinen Spaß daran hatte, Lehrer zu sein, wie er später immer gesagt hat. Natürlich redete er enorm viel. Aber er wurde ständig unterbrochen mit Fragen. Es herrschte absolute Freiheit. Sartre war am Gymnasium schon berühmt. Zunächst allgemein, weil man sich bei ihm nicht langweilte, weil er ein netter Kerl war und es bei ihm lustig zuging. Und dann auch aus einem etwas spezielleren Grund, nämlich weil er sich am Vorabend seiner Rede zur Preisverleihung in Le Havre mit seinen Schülern aus dem Vorjahr hatte volllaufen lassen und im Bordell gelandet war. Sie können das herausschneiden, wenn Sie das stört. Wo er mit seinen rund 30 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal geraten war. Und zwar in einem solchen Zustand, dass er sich nachher an nichts mehr erinnern konnte und nur erzählte, ich bin einer robusten Nutte auf den Rücken gestiegen. Was passiert war, wusste er überhaupt nicht mehr. Kurz, jeder mochte ihn gern. Und ich wiederhole, es war fast so etwas wie Privatunterricht. Vollkommen offen. Wo er prononciert den Diskurs der Distribution des Prix Havre, er s'était saoulé la gueule avec ses élèves de l'année d'avant. Et qu'il avait fini au bordel, vous couperez si ça vous dérange. Où il était allé, je crois, bien qu'il eut quelque chose comme 30 ans pour la première fois de sa vie, et dans un état tel qu'il ne se rappelait rien, et que quand il le racontait, il disait « je suis monté sur le dos d'une robuste putain », et que ce qui s'était passé, il l'ignorait totalement. Enfin bref, tout le monde l'aimait bien, et une fois, c'était... Quasiment un cours particulier, absolument ouvert. Ja, damals im Sommer 1938 in Tignes, da wurde die Beziehung zwischen Castor und mir auch erotisch. Das ging übrigens über viele Jahre. Gewissermaßen der Haken bei der Sache war Olga. Olga Kosakiewicz. Ich verstand mich mit Olga sehr gut, obgleich wir grundverschieden waren. Ich lebte meinen Plänen, sie leugnete die Zukunft. Für sie zählten nur ihre Gefühle. Wir bewunderten ihre Fähigkeit, sich rückhaltlos dem Augenblick hinzugeben. Und dennoch hatten wir nichts Eiligeres zu tun, als für sie, für uns, eine Zukunft aufzubauen. Statt eines Duo wären wir von nun an ein Trio. Castor erzählt die Geschichte des Trios in ihrem ersten Roman »Sie kam und blieb«. Diese Xavier im Roman ähnelt ziemlich der Person, die Castor und Sartre aus »Olga« gemacht haben. Wie Sie wissen, endet der Roman ja als Tragödie. Im wahren Leben ist die Geschichte noch mal gerade gut gegangen. Jedenfalls war Olga früher eine Schülerin von Castor. Und nach Olgas Abitur 1934 haben die beiden ein leidenschaftliches Verhältnis begonnen. Ihr blasses, von dichtem blonden Haar umrahmtes Gesicht erschien mir beinahe apathisch. Soweit ich weiß, war es das erste Mal, dass Castor etwas mit einer anderen Frau hatte. Wenn ich neue und anziehende Leute kennenlernte, knüpfte ich mit ihnen angenehme Beziehungen an, ohne dass sie mich wirklich berührten. Ein mit allen Reizen ausgestatteter Phönix hätte seinen ganzen Zauber aufbieten können und meine Gleichgültigkeit doch nicht erschüttert. Olga traf die einzig verwundbare Stelle meines Herzens. Sie brauchte mich. Das Problem bei der ganzen Geschichte mit Olga war allerdings nicht die erotische Liaison mit Olga. Das echte Problem war ziemlich eindeutig Sartre. Der war unglaublich eifersüchtig auf Castors Beziehung mit Olga und er wollte unbedingt auch ein eigenes erotisches Verhältnis mit Olga. Und dann fing Olga an, mit den beiden zu spielen. Mal ließ sie Sartre rankommen, dann stieß sie ihn weg. Und damit brachte sie auch Castor zur Raserei. Simone de Beauvoir im Roman Françoise verlor vollkommen die Kontrolle. Warum sie und nicht ich? Das war die Frage, die Françoise leidenschaftlich an sich selber richtete. Man hätte nur ein Wort zu sagen brauchen. Man brauchte nur zu sagen, ich. Aber man hätte daran glauben müssen. Man müsste die Fähigkeit haben, sich für sich selbst zu entscheiden. Seit Wochen schon war Françoise nicht mehr imstande, Xaviers Hass, ihre Zärtlichkeit, ihre Gedanken als harmlose Schäume anzusehen. Sie hatte sich von ihnen ergreifen und verletzen lassen. Sie hatte sich selbst zur Beute gemacht. Aus freien Stücken zum Werkzeug der eigenen Vernichtung. Sie wohnte ihrer Geschichte als teilnahmsloser Zeuge bei und hatte niemals gewagt, sich selber zu bestätigen, während Xavier von Kopf bis Fuß nichts als lebendige Selbstbehauptung war. Sie setzte ihre Existenz mit einer so machtvollen Sicherheit durch, dass Françoise wie gelähmt so weit gekommen war, Xavier sich selber vorzuziehen und sich ihr unterzuordnen. Und so fanden sich die drei im Getriebe dieser kleinen Höllenmaschine wieder, die sie selbst konstruiert hatten. Ehrlich gesagt, auch Sartre drehte ziemlich durch. Niemand durfte Olga mehr bedeuten als er. Ja, wirklich, er drehte richtig ein bisschen durch. Das lag natürlich auch daran, dass er kurz davor mit Mescalin experimentiert hatte. Er schrieb damals gerade sein Buch »Das Imaginäre«. Jedenfalls hatte er eine Weile richtige Angstattacken und Halluzinationen. Auf dem Tiefpunkt war ich zur Zeit meines Wahnsinns und meiner Leidenschaft für Olga 2 Jahre lang. Von März 1935 bis März 1937. Dennoch nützen mir diese Missgeschicke. Der Wahnsinn verschob die Grenzen des Wahrscheinlichen. Von diesem Moment an habe ich meinen bürgerlichen Optimismus aufgegeben und begriffen, dass mir alles zustoßen konnte, so gut wie einem anderen. Ich betrat eine Welt, die schwärzer war, aber weniger fade. Er hatte Anwandlungen von Unruhe, Wut und Freude, wie ich sie bei ihm nicht kannte. Mein Unbehagen ging über Eifersucht hinaus. Es gab Augenblicke, in denen ich mich fragte, ob mein Glück nicht auf einer ungeheuren Lüge beruhe. Und sie hat auch dafür bezahlt, und zwar mit einer schweren Lungenentzündung. Als die Krankenträger mich auf eine Bahre legten und mich die Treppe heruntertrugen, blieb nur noch eine ungeheure Überraschung in mir. Vor der Tür standen Gaffer, und während man mich in den Wagen schob, wie ein Brot in den Ofen, sagte ich mir verblüfft, das passiert mir, mir. Das Nächstbeste konnte mir also zustoßen, wie jedem Nächstbesten. Was für ein verblüffender Gedanke. Glücklicherweise beruhigte sich die Geschichte mit dem Trio dann, und zwar, weil Olga sich in mich verliebt hat und ich in sie. Und wir wurden dann ein Paar und sind es übrigens geblieben. Als ich 1938 anfing, mit Castor zu schlafen, war das allerdings ein Problem für Olga. Sie wusste ziemlich lange nichts davon. Oui, j'ai du vrai. Oui, il y avait un rôle principal. Ja, es gab Konflikte mit den anderen. Die anderen wollten bei uns immer eine Hauptrolle. Sartres Freundinnen und meine Geliebten wussten, dass es unsere Beziehung gab, die alle anderen erdrückte. Das war nicht immer angenehm für die Betroffenen. Die bezahlten für die Beziehung einen hohen Preis. Deshalb sind wir auch zu kritisieren. Wir waren nicht immer korrekt. Elle implique que quelquefois on ne se conduise pas très correctement avec des gens. Ja, ich weiß, die ganze Geschichte klingt ziemlich chaotisch. Ich habe erst hinterher verstanden, dass da in gewisser Weise, also eher unbewusst, eine Art System hintersteckte. Tatsächlich gab es gerade in jener Zeit einen Hang zu, wie soll man das sagen? Ja, einen merkwürdigen Hang zur Familienbildung mit Inzucht. Aus dieser besonderen Situation scheint der Begriff Schuld und Sühne herzurühren. Angesichts der anderen bin ich schuldig. Schuldig zunächst, wenn ich unter seinem Blick meine Entfremdung und meine Nacktheit als Verkommenheit empfinde, die ich auf mich nehmen muss. Das ist der Sinn des berühmten »Sie erkannten, dass sie nackt waren«, der Heiligen Schrift. Schuldig außerdem, wenn ich meinerseits den anderen anblicke, weil ich ihn eben aufgrund meiner Selbstbehauptung als Objekt und Instrument konstituiere und ihm die Entfremdung geschehen lasse, die er auf sich nehmen muss. So ist die Erbsünde mein Auftauchen in der Welt, wo es den anderen gibt. Und was auch meine späteren Beziehungen zum anderen sein mögen, sie werden nur Variationen über das Urthema meiner Schuld sein. Olga hatte schließlich noch eine ältere Schwester, Wanda Kosakiewicz, die übrigens auch Schauspielerin wurde. Und mit Wanda begann Sartre dann ein langes und stürmisches Verhältnis. Juli 1939, mein reizender Castor. Jetzt bin ich in Egmont. Man war gereizt, man war müde. Ich musste größte Anstrengungen unternehmen, um ernst und aufmerksam zu bleiben, als man mir im Ton ästhetischer Betrachtung und Wesenserfassung erklärte, dass Avignon höllisch und tragisch sei. Abgesehen davon eine Stunde Streit morgens von 9 bis 10 Uhr, 4 Stunden Streit von 4 bis 8, 2 Stunden von 10 bis Mitternacht. Überrascht es Sie indessen, wenn ich Ihnen sage, dass sie insgesamt viel netter ist, als ich es erwartete? Heute Morgen habe ich zum ersten Mal mit ihr geschlafen. Das Ergebnis ist, dass ich sie, als sie erklärte, müde zu sein und mich 3 gute Viertelstunden gehasst hatte, ganz rein und tragisch auf ihrem Bett zurückgelassen habe. Man darf nicht übersehen, dass Simone de Beauvoir ihn ebenso stark beeinflusste wie er sie. Dass Sartre, der eine solche analytische, destruktiv-polemische Kraft haben konnte, innerlich von diesem Mädchen unglaublich fasziniert war. Ganz und gar von ihr bezaubert und zutiefst an sie gebunden. Ihre Beziehung war etwas vollkommen Neues. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich kann nicht beschreiben, was es für ein Gefühl war, diese beiden zusammen zu erleben. Es war so intensiv, dass man manchmal ganz traurig wurde, nicht auch so etwas zu haben. Et chaque jour surpris de se trouver unis, ensemble on se sourit, en répétant ensemble, si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas l'amour. Dieu, que ça lui ressemble. Connaissez-vous Léon? Il était à la guerre. Veuillez écouter notre dernier bouchon sur le canon. Avec le depuis 17h aujourd'hui, dimanche 3 septembre 1939, la France est officiellement en état de guerre avec l'Allemagne. Sie hören die neuesten Nachrichten. Seit heute Sonntag, den 3. September 1939, 17 Uhr, befindet sich Frankreich offiziell im Kriegszustand mit Deutschland. In ganz Frankreich wird mit eindrucksvoller Gelassenheit und im Geist ruhiger Entschlossenheit die allgemeine Mobilmachung fortgesetzt. Tagebuch, 2. September 1939. Um 3 Uhr stehen wir auf. Wir ziehen uns schnell an. Sartre kaut hartnäckig an einem Nagel. Wir gehen zu Fuß zur Garde Lest. Es dämmert, der Himmel rötet sich. Er ist von überraschender Schönheit. Der Bahnhof ist fast leer. Sartre nimmt den Zug um 7.50 Uhr. Wir bleiben eine Weile auf einer kleinen Kaffeeterrasse in der lauen Morgendämmerung. Und es ist fast lustig, wenn ich es nur fertig brächte, nicht an Boss zu denken, der an die vorderste Front geschickt wurde, wäre es erträglich, aber es geht nicht. Sartre wiederholt, er sei nicht in Gefahr, es sei nur eine Trennung. Wir sprechen noch miteinander auf dem Bahnhof, dann geht er. Sein Rücken, sein Nacken Samstag, verschwinden. Samstag, 2. September. Mon amour, ich schreibe Ihnen aus Toul, wo der Zug seit 20 Minuten steht. Wer weiß, wann er weiterfährt. Zurzeit lädt man Gasmasken in die Gepäckwagen. Wir sind jetzt seit 7 Stunden unterwegs. Und es müssen noch ungefähr 50 Kilometer Ich gehe sein. Schnell weg. Ich laufe. Solange ich laufe, scheint mir, wird es gehen. Ich darf nur überhaupt nicht stehen bleiben. Ein so schöner Herbstmorgen, wie bei einer glücklichen Rückkehr aus den Ferien. Der Boulevard Réaumur, die Hallen, der Geruch von Karotten und Kohl. Ich mache im Dupont auf dem Boulevard Saint-Michel Halt und fange an zu schreiben. Auch solange man schreibt. Was meine Gefühle angeht, so haben sie sich nicht nur nicht geändert, seit ich ihr armes, kleines, verstörtes Gesicht zum letzten Mal von jenseits der Sperre in der Garde Lest gesehen habe, sondern sie sind überdies okkupierend und fast schmerzhaft. Lange, lange werde ich jetzt leben müssen, ohne sie zu sehen. Mon amour, das wird das Schwierigste sein. Wenn sie auf dem kleinen Strohsack neben mir schliefen, wäre ich ganz froh und leichten Herzens. Oh mon amour, wie liebe ich sie und wie brauche ich sie. Adieu. Ich habe ihren kleinen Tag gut im Kopf, das Dom, die Telefonanrufe, das Kino. Ich habe ihn Stunde um Stunde neben meinem Tag erlebt. Jetzt werde ich ein paar Zeilen an meine Eltern, Wanda und Bianca schreiben. Nach langem Zögern habe ich Bianca Bienenfeld, mich entschlossen, erstmals von einem dramatischen Geschehen in meinem Leben zu berichten. In Wahrheit zwingen mich die Ereignisse, diesen Bericht zu schreiben, welchen Widerwillen ich auch dagegen hegen mag. Wenn meine Geschichte nicht alltäglich ist, liegt es ohne Zweifel an den Persönlichkeiten von zwei ihrer Protagonisten. Simone de Beauvoir und Tagebuch, Samstag, 9. September. Ein Tag, fast als ob es keinen Krieg gäbe. Ein Moment der Ruhe, der mich in Erstaunen versetzt, wie wenn plötzlich die Seekrankheit nachlässt, wenn man an Land geht, obwohl man glaubte, das Schlingern würde nie aufhören. Unter der Post finde ich einen Brief von Sartre, der ziemlich ruhig zu sein scheint. Und schließlich einen Brief von Bost, der im Moment in Sicherheit ist. Es ist wie die Lösung eines Schraubstocks, wie eine physische Befreiung. Einen ganzen Tag lang werde ich ohne Angst leben. Mit einem Schlag finde ich zwar nicht Erinnerung wieder, doch wenigstens eine Zukunft. Wir werden alle wieder zusammenkommen, uns lieben, arbeiten. Das Leben wird wieder einen Sinn haben. Die Art und Weise, wie mich Simone de Beauvoir danach Sartre 1940 behandelt haben, die Demütigung und die Leiden, die sie mir zugefügt haben, wogen so schwer, dass die schlichte Wahrheit, die ich darlegen will, hoffentlich viel klarer, weit richtiger klingen wird als die Lügen, die man in der Buchausgabe der Briefe an Sartre findet. Mein Schmerz von 1940 erwachte 50 Jahre später bei der Lektüre dieser Briefe und des Kriegstagebuchs, das zur selben Zeit veröffentlicht wurde. Endlich wurde mir der Sinn dessen klar, was ich damals durchlebt habe. Samstag, 9. September. Mon amour, ich liebe Sie wirklich, wirklich sehr. Ich habe nicht diesen Krieg gebraucht, um es zu merken. Tatsache ist aber, dass ich mich, seit ich weg bin, allem versperre, was mein früheres Leben ausmachte. Ach, selbst dem Schreiben. Außer Ihnen. Sie sind ja ich. Mon amour, wir sind eins, trotz der Entfernung, und das gibt mir viel Kraft. Es ist merkwürdig, hier sind die meisten verheiratet. Sie werden wehmütig bei dem Gedanken an das Balg oder den Knirps oder den Sohn, je nach sozialem Milieu. Hier aber sie reden nie über ihre Frau. Einige biografische Fakten einzuflechten, die es dem Leser erleichtern könnten, mich im Geiste einzuordnen. Ich wurde im April 1921 in Lublin, Polen, geboren. Meine Eltern waren Juden. Als ich 15 Monate alt war, verließen sie Polen und zogen nach Paris, ohne die Hoffnung oder den Wunsch, je zurückzukehren. Tagebuch, 26. Also Oktober Franzosen. 1939. Ich habe einen Brief von Bianca bekommen, in dem sie mir schreibt, sie wolle Sartre besuchen. Und das weckt in mir heftige Eifersucht. Es ärgert mich, dass sie ihn für sich so vereinnahmt, dass sie in ihrem Innersten glaubt, er gehöre ihr. Wanda stört mich nicht. Im Gegenteil, ich empfinde für sie fast Zärtlichkeit. Aber ich finde es traurig, dass auch sie meint, Sartre gehöre in gewisser Weise ihr. Ich trinke ein großes Glas Calvados und ein großes Verlangen überkommt mich, mit Sartre allein auf der Welt zu sein, ohne irgendjemanden um uns. Nach den Sommerferien 1937 betrat eine neue Lehrerin unsere Klasse, die gerade an das Lycée Molière berufen worden war, Simone de Beauvoir. Alles an ihr strahlte Energie aus, aber nicht Gelassenheit. Am meisten beeindruckte mich die Schönheit ihres vollendet proportionierten und geschnittenen Gesichts. Das reine Profil mit den deutlichen Wangenknochen. Ich war von der Lehrerin ebenso fasziniert wie von den Problemen der Philosophie, die sie uns darstellte. Zusammen erschien es mir wie eine Art Offenbarung. Neben ihrer augenscheinlichen Schönheit beeindruckte ihre hervorragende, schneidende, Tagebuch, kühne Intelligenz. 3. November, Elsass, während eines Besuchs bei Sartre. Sartre kommt und wir sprechen über sein Tagebuch. Wir reden auch über Bianca, über Wanda. Wir wundern uns ein bisschen darüber, wie Bianca bei uns an Wertschätzung und Zuneigung eingebüßt hat. Ich sage zu ihm, dass ich in ihr oft eine Karikatur meiner selbst sehe. 1938, ich war also fast 17 Jahre alt, schrieb ich ihr einen kurzen Brief, in dem ich ihr meine Neigung für die Philosophie und meine Bewunderung für sie persönlich mitteilte. Ich weiß noch, was ich empfand, als ich darauf sehr schnell einen Rohrpostbrief erhielt, in dem sie mir ein Treffen in einem Café in Aussicht stellte. Sie empfing mich herzlich und wir kamen überein, uns noch im selben Jahr außerhalb des Gymnasiums zu sehen, um uns besser kennenzulernen. Tagebuch, 3. November. Ich schwebte auf einer Wolke von Glück. Nachmittags komme ich hierher. Ich schreibe an Bianca, an Bost. Dieser Aufenthalt hier, die Gelassenheit, die Heiterkeit, die Sartre mir gibt, haben nur meinen Wunsch verstärkt, Boss zu besuchen. Und diesen Wunsch zugleich von jeder Eifersüchtelei befreit, weil er nun eher der Freundschaft als der Liebe entspringt. Ja, das war eine verdammt verwickelte Situation. Aber im Grunde genommen gingen die Probleme erst richtig los, wenn Sartre oder ich auf Urlaub für ein paar Tage nach Paris kamen. Sie müssen sich vorstellen, auf Sartre warteten Castor, Wanda und Bianca. Da hatte Castor eine Menge zu tun, um das zu organisieren. Meine Zuneigung zu Castor verstärkte sich täglich, wurde sehr leidenschaftlich. Nachdem ich die Abschlussprüfung bestanden hatte, schlug Simon mir eine kleine Wanderung durch den Morvan vor. Im Verlauf dieser Reise nahmen wir, scheu zunächst, eine körperliche Beziehung auf. Déshabille-moi. Déshabille-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabille-moi. Sartre sah ich zum ersten Mal, als ich Simon eines Tages eine Frage zu den Thesen von Das Imaginäre gestellt hatte und sie erst etwas zögerte, dann aber sagte, warum lässt du dir das nicht von Sartre selbst erklären? Er arbeitet im Café des Mousquetaires. Als ich ihn dort traf, antwortete er mir freundlich und mit pädagogischer Klarheit. Im Verlauf des Winters 1939 und danach machte mir also Sartre den Hof und schien sehr verliebt Bianca zu sein. Bianca prahlt in einem Brief damit, dass sie uns nicht hasst. Ihre Ausbrüche von Leidenschaft und Geschäftigkeit kommen uns oberflächlich vor. Sartre sagt, er verstehe sehr gut, dass ich während des Krieges und während der Abwesenheit ein Bedürfnis nach Hierarchie habe. Sartre erschien mir als Meister in der Sprache der Liebe. Fesselnd und voller überraschender Bilder. Die Hässlichkeit Sartres war offensichtlich, aber er inszenierte sich immer so, dass man es nicht bemerkte, indem er zum Goldmund wurde, aus dem eine Flut von scharfsinnigen, unerhört intelligenten Worten sprudelte. Sobald man ihm zuhörte, schaute man ihn nicht mehr an. Paris, 9. November. Liebes kleines Geschöpf, Sie bekommen heute nur ein paar Zeilen. Ich bin um 8 aufgestanden, um von 9:30 bis 10 an meinem Roman zu arbeiten. Ich war in der Schule. Und als ich rauskam, sah ich Bianca in der Eingangshalle. Nathalie wartete in einer anderen Ecke auf mich. Nathalie war reizend. Sie hat mir Karamellbonbons mitgebracht. Nach einigen Wochen, in deren Verlauf Sartre mir eifrig den Hof machte, stellte sich mir die Frage, ob wir unsere Liebesbeziehungen physisch vollziehen sollten. Ich für meinen Teil hatte weder Verlangen danach noch Einwände dagegen. Wir legten also einen Tag fest. Danach bin ich ins Mailleux gegangen, um Bianca wiederzutreffen. Sie war in einem unsagbaren Zustand von Nervosität und Pathos. Sie hat vor, sich am Ende des Monats in Paris niederzulassen. Das wird mein Leben schrecklich verkomplizieren. Und während ihres Urlaubs Sartre müssen wir uns doppelt verstecken. Sartre wohnte im selben Hotel wie Castore in der Rue Celle. Als wir uns dem Hotel näherten, sagte er in amüsiertem, selbstgefälligem Ton, das Zimmermädchen des Hotels wird ziemlich erstaunt sein, wo ich doch erst gestern einem jungen Mädchen die Jungfräulichkeit genommen habe. Innerlich bebte ich, aber ich sagte und tat nichts. Déshabille-moi. Déshabille-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. M'envelopper, me capturer. Déshabille-moi. In seinem Zimmer angekommen, zog er sich fast vollständig aus und begann seine Füße im Waschbecken zu waschen, wozu er einen Fuß nach dem anderen anhob. Ich habe ihn verschüchtert gebeten, die Vorhänge ein wenig zuzuziehen, um das Licht zu dämpfen, was er trocken ablehnte. Was wir tun würden, sagte er, sollte bei Tageslicht getan werden. Mein reizender Castor. Paris, 10. November. Mon amour, ich habe heute Morgen ganz lange Ihre schönen kleinen Fotos angeschaut. Ich habe heute früh Ihren Brief erhalten. Ich möchte keine Lust haben, Sie zu sehen. Ich möchte nur die haben, Ihre Briefe zu bekommen. Ich werde ihn jeden Tag wiederlesen. Aber die habe ich ganz heftig. Ich liebe Sie. Und dann müssen Sie wissen, dass ich ungeheuer froh bin, dass Sie existieren. Ich liebe Ihre Liebe so stark, wie ich meine. Sie sind für mich beständiger als Paris, das zerstört werden kann. Wir sind eins. Beständiger als alles. Sie sind mein ganzes Leben, welche Kraft mir das ich bei meiner Rückkehr wiederfinden werde. Es war ein bewegendes, ich liebe Sie leidenschaftlich. Einschüchterndes Erlebnis für mich, zum ersten Mal nackt einem Mann gegenüberzustehen. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann einem vorgefertigten, erlernten Programm folgte. Dennoch kam es an diesem Tag zu nichts. Ich ließ es nicht geschehen, trotz der angestrengten Mühe meines Partners. Also forderte Sartre es sich ab, mir die Anatomie und Physik der Liebe zu erklären wie ein Naturkundelehrer. Gestern Abend mit Bianca bei Agnès Capri. Es war sehr kurzweilig. Dann sind wir zum Hotel zurückgegangen und sie hat bei mir geschlafen, ohne Wissen von Olga. Wir hatten eine leidenschaftliche Nacht. Es ist wahnsinnig, wie stark die Leidenschaft dieses Mädchens ist. Meine Sinnlichkeit war stärker beteiligt als gewöhnlich. Dabei hatte ich, scheint mir, vage den unverschämten Gedanken, ich müsse wenigstens ihren Körper benutzen. Da war eine Spur Perversität, die ich nicht richtig verstehe und die, glaube ich, einfach die Abwesenheit von Zärtlichkeit war, was mir im Grunde noch nie passiert ist. An den folgenden Tagen gelangte Sartre an sein Ziel, aber was mich anging, war die Frigidität fest etabliert und wich nicht mehr, solange wir miteinander verkehrten. Paris, 16. November. Ganz liebes kleines Wesen. Nathalie ist also gestern Abend gekommen, gerade als ich meinen Brief an sie zu Ende schrieb. Sie war freundlich und reizend. Wir haben geredet, uns umarmt und ich war voller Zärtlichkeit. Ich mag ihr wildes und zärtliches Benehmen sehr. Nathalie Sorokin, das war auch eines dieser osteuropäischen Mädchen, denen Castore anscheinend nicht widerstehen konnte. Oder umgekehrt. Nathalie war genauso alt wie Bianca, aber sie hatte ein ganz anderes Temperament. Und Castore war wirklich vernarrt in sie. Bianca versteht nicht, dass man selbst in einer überströmenden Leidenschaft die andere Person berücksichtigen muss. Man sollte ihr die Leidenschaft nicht wie eine Ohrfeige verpassen. Es muss ein Geschenk bleiben, das man macht, damit es empfangen wird. Ausdruck eines Gefühls, akzeptierte Hingabe an jemanden und nicht ein organisches Überströmen. Nathalie ist genau richtig. Meinen Bericht möchte ich mit dem Versuch beschließen, die verborgenen Triebfedern dieser Geschichte zwischen Simone de Beauvoir, Sartre und mir zu erklären. Erneut betone ich das Alter, das jeder von uns hatte. Sie hätten meine Eltern sein können. 21. Dezember 1939. Mon cher, cher amour. Nathalie sagt jetzt, ich liebe sie zu mir und hält mir auf ganz natürliche Weise ihren Mund hin, als ob es sich um eine legale Idylle handelte. Sie ist ungeschickt, aber nie ohne Anmut, wie Bianca es sein kann. Die Beziehung mit Nathalie wurde später aus ganz anderen Gründen ziemlich gefährlich. Nicht nur, weil die Kleine sich während der deutschen Besatzungszeit mit Fahrradklau über Wasser hielt. Noch schlimmer war, dass Nathalies Mutter irgendwas mitbekommen haben musste von dem Verhältnis zwischen Castore und ihrer Tochter. Daraufhin ist sie zur Direktorin von Castors Schule gegangen und Simone de Beauvoir hat als Konsequenz den Schuldienst quittiert. Wenn Bianca nicht wäre, wenn ich frei wäre, würde ich mich voll Elan dieser Geschichte hingeben. Ich habe ihr eine Menge Dinge erklärt, was eine Nutte ist, ein Bordell, und sie hat mit leidenschaftlichem Interesse zugehört. Ja, mon amour, mein Leben ist glücklich, es gibt nichts Schlechtes darin, alles ist voll, kostbar, stark. Unsere Geschichte kommt mir ergreifend vor, wie ein schöner Roman. Ich liebe Sie, mein Kleiner. Kommen Sie schnell. Das Besondere an meinem Fall, wie auch mein Psychoanalytiker Jacques Lacan ihn mir erklärt hat, bestand darin, dass jene Konstellation das enge familiäre Dreieck wiederherstellte. Das klassische Dreieck. Nicht nur hatte ich mir wie alle Menschen in meiner frühesten Kindheit körperliche Beziehungen zu meinen Eltern gewünscht, diesmal war der Wunsch wirklich in Erfüllung gegangen. Als Sartre dann im März 1941 aus dem Kriegsgefangenenlager abhauen konnte, da wollte er eigentlich gerne so weitermachen im alten Stil, also auch mit Nathalie anbändeln und so weiter. Die hatte aber überhaupt keine Lust auf solche Geschichten. Und als Sartre ihr immer wieder Avancen machte, hat sie ihn eines Tages vor allen Leuten richtig angebrüllt. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Sie Zwerg. Und damit war Ruhe. Alle haben das akzeptiert. Tagebuch, 18. Dezember. Zwischendurch bin ich zur Post gegangen und das hat mich in einen Glückszustand versetzt, der mich lange nicht verlassen wird. Zwei lange, ganz bewegende und nahe Briefe von Sartre. Ohne diesen Krieg hätte ich seine Liebe zu mir niemals wirklich gekannt. Noch hätte ich mich der meinen so süß hingegeben. Ich war dabei abzukühlen. Er möchte Bianca allmählich verlassen. Ich glaube nicht, dass er es kann. Aber jetzt ist Schluss mit meiner Unruhe und blinden Verbissenheit. Ich habe vor nichts Angst. Ich bin wieder mit ihm vereint. Mit ihm allein, wie in Le Havre oder Rouen, in der Zeit vor Olga. Und dann ein unendlich langer Brief von Bost. Noch nie habe ich ihn so geschätzt. Er wird immer intelligenter und er besitzt Charakter. Ich fühle eine kolossale Freundschaft für ihn. Und wenn ich an seine Sanftheit, seine Schönheit, seine Zärtlichkeit denke, dann kommt er mir sehr fern vor. Als die Briefe und Tagebücher von Sartre und Castor ein paar Jahre nach ihrem Tod erschienen sind, war ich selbst über vieles verblüfft. Allein diese Familienorganisation. Castor und Sartre als Eltern und drumherum die vielen jungen Mädchen und ich. Und wir waren übrigens auch finanziell ziemlich auf die beiden angewiesen. Aber ich habe jetzt im Nachhinein auch erst verstanden, dass hinter dieser ganzen scheinbar chaotischen, erotischen Betriebsamkeit, speziell im ersten Kriegsjahr, unbewusst auch ein unglaubliches Projekt steckte. Sartre und Castor haben damals eine Zeit lang erotisch über andere verkehrt, weil sie selbst aufgehört hatten, miteinander zu schlafen. Im Grunde ging es darum, mit neuen Techniken eine andere Art von Intimität herzustellen. Über die konkreten Beziehungen mit anderen. Also begehrt der Liebende nicht, den Geliebten zu besitzen, wie man ein Ding besitzt. Er verlangt einen anderen Aneignungstyp. Er will eine Freiheit als Freiheit besitzen. Wer würde sich mit einer Liebe begnügen, die sich als bloße Treue gegenüber dem geschworenen Eid äußert? Wem wäre es recht, wenn er hören müsste, ich liebe dich, weil ich mich frei engagiert habe, dich zu lieben und weil ich nicht mein Wort brechen will. Ich liebe dich aus Treue zu mir selbst. So verlangt der Liebende den Eid und ärgert sich darüber. Er will von einer Freiheit geliebt werden und verlangt, dass diese Freiheit als Freiheit nicht mehr frei ist. Er will sowohl, dass die Freiheit des anderen sich selbst dazu bestimmt, Liebe zu werden. Und das keineswegs nur zu Beginn des Abenteuers, sondern jeden Augenblick. Als auch, dass diese Freiheit durch sich selbst gefangen genommen wird, dass sie sich wie im Wahn, wie im Traum auf sich selbst zurückwendet und ihre eigene Gefangenschaft will. Und diese Freiheit soll freie und zugleich an unsere Hände gekettete Abdankung sein. Liebe ist eine Baustelle. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Von Walter von Rossum. Es sprachen Manfred Zapatka, Maren Kreumann, Matthias Hase und Frauke Pohlmann. Ton Ingeborg Kiepert, Technik Dagmar Schondai, Regieassistenz Nadja Schöning, Regie Götz Nalepper. Produktion Deutschlandfunk 2005. Redaktion Elisabeth Pantin. Je n'aime plus personne.